weiß, wie du dich fühlst. Wie ein Fels in der Brandung von einer Flut von Dreck umspült. Wie ein Ruf in der Wüste, der unerhört verhallt, während sich am Horizont der Sturm zusammenballt. Fels in der Brandung aus Eisen her, einsamer Hund. Kein Zweifel dringt in dein Herz und Würmer. Hörst du den Weg des Kriegers gehen, die schneebedeckten Gipfel Asgard? Du kannst sie sehen. Lob und Kritik, du glaubst an dich, führst deinen Krieg. Und der Tag kommt, die Stunde naht. Deutschland braucht Männer wie dich, Männer der Tat. Fels in der Brandung aus Eisen her, einsamer Wolf. Kein Zweifel dringt in dein Herz und Unbürger. Wirst du den Weg des Kriegers gehen, die schneebedeckten Gipfel Asgard. Du kannst sie sehen. Sie sehen nicht die blutig roten Zeichen an der Wand. Sie hören nicht das Klacken.